Boys. Heute nicht mit dem Dom, aber mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit Tobi. Ja, hallo. Was jetzt? Martin. Was muss ich? Muss ich jetzt kurz den Namen überlegen, weil es ja immer anders war. Das war Absicht. Hallo. Tobi. Ja. Martin, du hast gesagt, du hast Probleme, den Knopf deiner App zu treffen, aber das Problem gibt's ja bald nicht mehr, weil die iPhones werden alle größer. Ja, ein Glück. Ja, ich muss die Fanboys-App jetzt eh in Swift neu schreiben. Ah. Und dann schreibe ich sie wahrscheinlich gleich für iPhone 6 Plus neu. Und dann wird demnächst mit dem iPhone 6 Plus irgendwie hier produziert. Es ist ein guter Zeitpunkt, völlig neu in dieses Business einzusteigen, weil es eh alles neu. Ja. Ja, don't blink. Wir haben die Folge 182. Da der Name Blink schon besetzt war, hat sich die Band Blink 182 genannt. Don't blink. Ja. Mehr möchte ich über die auch gar nicht sagen. Okay. Und hat die Zahl irgendwas? Es gibt 800 verschiedene Theorien, warum die Zahl ausgewählt wurde. Wahrscheinlich, weil sie gut klingt. Verschiedene Theorien. Ja, stimmt. Ja. Sollen wir nochmal anfangen? Nee. Nein. Es gibt nämlich viel zu sagen. Zu besprechen. Ja. Aber hallo. Es gab wieder so eine Keynote. Genau. Ja. Und vorweg, das Absurdeste, seit Jahren gab es ein One More Thing. Das stimmt. Ja. Also allein das One More Thing wieder da war. Ich bin so ein bisschen sentimental geworden, ich muss das zugeben. Aber es war auch so ein bisschen Sakrileg irgendwie. So, ich hatte gehofft, sie lassen das ruhen, ja. So einfach. Aber sie haben halt dann doch wieder. Also es riecht schon so ein bisschen. Naja, ich meine, du weißt, dass diese Keynote immer und immer wieder rausgekramt werden wird. Hm. So oder so. Egal, ob das Produkt erfolgreich wird oder nicht. Naja, aber es hatte schon so den Hauch von Formaldehyd irgendwie. Naja. Wo wir gerade bei Formaldehyd sind. Wo wir formal gerade schon bei Dehyd sind. Nee, jetzt habe ich das an die Wand gefahren. Nein, was ich als noch Meta sagen wollte, ist, die Selbstbeweihräucherung ist mehr geworden, finde ich. Hm. Und weil weniger. Bei Steve war es immer so, ich weiß, unter Steve, ja. Da hätte es alles nicht gegeben. Aber unter Steve war es immer so, wir bringen euch ja schon immer den heißen Scheiß und hier ist der nächste heiße Scheiß. Hm. Und unter Tim ist es jetzt, ja, Apples Mission ist ja schon immer, euch den heißen Scheiß zu bringen und wir haben uns schon immer den heißen Scheiß und diesen heißen Scheiß und wir machen die Welt so viel besser die ganze Zeit und unsere Mission. Ich glaube, ich finde irgendwie, die Nabelschau ist viel krasser geworden. Es ist viel mehr so dieses, Apple sind ja schon immer so, es ist wahnsinnig toll gewesen. Es ist halt vor allem auch mehr so dieses Silicon Valley Ding. Ne? Also wir sind die, die die Welt verändern, wir sind disruptiv, wir sind irgendwie, es fühlt sich weniger so an, als wäre Apple irgendwie was Eigenes, sondern mehr so, als wäre Apple halt wirklich so dieses Teil dieser Tech-Blase. Und in meiner Wahrnehmung früher hatten sie halt immer so ihr eigenes Ding und jetzt sind sie halt irgendwie so, also es unterscheidet sie in dieser Hinsicht jetzt weniger von Microsoft oder von Google oder wie sie alle heißen, weil sie halt auch so diese gleiche Weltverbesserung, wir sind die Guten. Also es hat irgendwie weniger, es gibt weniger Alleinstellungsmerkmal wirklich. Naja. Wir können jedenfalls froh sein, dass Apple nicht Apple Stream vorgestellt hat, weil das wäre ziemlich in die Hose gegangen. Ja. Das ist gemein, weil ich kann nicht wirklich Chinesisch und ich entschuldige mich auch dementsprechend. Aber ich wollte kurz illustrieren, was das Problem war an diesem Stream. Am schönsten fand ich das Testbild. Das war sehr, sehr hässlich. Das war aber schon immer hässlich. Also das verklärt man auch. Die Testbilder waren nie schön. Ja, und weißt du warum? Weil Apple sagt, dieses Bild darf nie jemand sehen. Genau. Wenn das Bild jemals jemand zu Gesicht bekommt, dann wird jemand gefeuert. Naja, jedenfalls hat der Stream nicht wirklich funktioniert und es war wohl falsch eingerichtet, habe ich irgendwo gelesen, gar nicht die große Überlastung. Nee, also das ist halt, also da geht ja dieser Artikel rum, es liegt irgendwie an dieser Live-Site und das ist irgendwie JSON und bla und man konnte es nicht cachen. Das ist im Wesentlichen Bullshit. Mhm. Ja, das ist irgendwie, das geht zwar durch die Presse, aber das ist halt eine Theorie. Ich halte diese Theorie für nicht sehr fundiert, weil der Stream hat ja auf dem iPad auch nicht funktioniert. ganz ohne irgendwelchen Live-Website-Kram. Ich weiß nicht. Also was da jetzt genau das Problem war, ist mir auch eigentlich relativ schwuppe. Es war einfach scheiße. So, also der Stream hat nicht ordentlich funktioniert und in der ersten halben Stunde hatten sie auch noch den chinesischen Untertitel, also die chinesische Übersetzung drunter. Ja, und es ist so lustig, nachdem ich mir dann die Keynote nochmal angesehen habe, wie viel wir eigentlich verpasst haben, war mir gar nicht so bewusst. Weil wir haben 90% verpasst, gefühlt. Wir haben wirklich viel verpasst. Und das Blöde war ja, dieses Mal ging es ja nicht mit, oh, wir haben einen Apple Store eröffnet los, sondern zack, bumm, sofort iPhone. Das ging gleich in die Vollen, ja, das war cool. Ja. Ja, es ging los mit iPhone 6 und Plus. Ja, ja. Und zwar habe ich die jetzt Big Phone und Plus Phone genannt? Das ist nur verwirrend. Nein, ich brauche ja meine Identifier. Also Short Phone, Long Phone, Big Phone und Plus Phone. Das skaliert aber nicht. Nee. Nein, nein, es gibt ja immer was Neues. Als nächstes kommt dann the new phone. So wie das new iPad, das hat auch nur einmal funktioniert. Welches war das überhaupt? Egal. Also, es gab ein neues iPhone und noch ein neues iPhone. Yes, und das eine zeichnete sich dadurch aus, dass es bigger war. Hm. Und das andere zeichnete sich dadurch aus, dass es noch bigger war. Ja, also wie die Gerüchte im Vorfeld ja schon befürchten haben lassen, es gibt jetzt ein riesiges iPhone und ein noch riesigeres iPhone. Ja. Ja. Von irgendwo fällt eine Sonnenbrille runter und es steht Deal with it drunter. So. Also was mir da aufgefallen ist, auf Twitter, dass wirklich jeder Hinz und Kunz Twitter-Anzeigen geschaltet hat. Für wir machen übrigens auch Uhren und wir machen auch Telefone, die super große Screens haben. Okay. Was irgendwie, also irgendwie fand ich sehr arm. So unsere Events ziehen nicht so. Ich muss jetzt die Gegenwerbung schalten. Hm. Also ja klar, die Telefone der anderen sind schon lang viel größer. Ich habe das 6er, das iPhone 6 jetzt glaube ich auch schon verdaut von der Größe. Damit kann ich leben. Dass das so ein bisschen größer ist, das Plus, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es mir nicht zu groß ist. Ich habe halt irgendwie so das Gefühl, jetzt ist auch schon egal. So, also ich habe halt so die Wahl zwischen, es fühlt sich zu groß an und es fühlt sich viel zu groß an. Und dann nehme ich halt lieber das, das sich viel zu groß anfühlt, weil dann ist mir auch klar, so das ist jetzt was ganz anderes. Also ich hatte ja gerade, wir haben ja diese Karton-Ausschneidedinger gemacht, so irgendwie mal, um es in der Hand zu haben, so größentechnisch. Und ich hatte bei dem iPhone 6 Cutout hatte ich halt so das Gefühl, das fühlt sich so ein bisschen an wie ein iPhone 5, das halt irgendwie ein bisschen zu groß ist. So, also ich habe da schon, also ich habe das Bedürfnis, ganz oben mit meinem Daumen hinzutappen und komme gerade so hin oder nicht. Mhm. So, egal, also wie abhängig davon, wie es gerade in der Hand liegt. Aber ich habe so das Gefühl, das ist halt irgendwie so gerade so nah an dem alten Gerät und doch nicht, dass es nervt. Und beim iPhone 6 Plus, das ist so ein Riesen-Oschi, da komme ich gar nicht auf die Idee, das mit dem 5 zu vergleichen. Und dann nehme ich halt ein 6 Plus. Mir ging das anders. Also das 6er habe ich sofort verdaut. Und beim 6 Plus ist es so, als wir das ausgeschnitten hatten aus Karton, dachte ich mir, oh scheiße, das hat genau die Größe, die nicht offensichtlich zu groß ist, aber auch nicht offensichtlich klein genug, sondern so, das ragt so einen halben Zentimeter aus der Hosentasche raus, will ich das? Keine Ahnung. Ja, also wohlgemerkt hinten aus der Hosentasche. Ja, vorne passt es noch ganz. Ja, also zumindest bei unserer Jeans. Aber es knicklicht ja nicht, also wenn man sich so hinsetzt. Sondern man hat halt so ein Teil in der Hose. Also mir sind die einfach zu groß, beide. Ich bin der Erste, der sagt, dass Android auch ganz tolle Sachen hat und tolle Features. Also von dem her, es gibt sicher Android-Phones in der Größe, die Sachen haben, die viel toller sind als das iPhone, aber die haben mich nie interessiert, weil sie mir immer zu groß waren. Hm. Späßel von mir hat so eins und ich bin unzufrieden. Ich bin ein bisschen traurig, dass es für mich jetzt gerade keine neuen Scheiß gibt. Ich meine, ich habe auch noch keinen 5S, also Fingerabdruck, Scan, bla bla bla. Ist okay, 32 Gig sind mir genug. Aber schade. Für mich sind Apple da ein bisschen eingeknickt, weil der Trend geht zum großen Phone. Es gab halt auch keine Rechtfertigung, warum jetzt plötzlich großes Phone. So, oder? Stimmt, ja. Also sie haben es ja nicht mal so verkauft mit, es gibt jetzt diese tollen Retina-HD-Screens in endlich der richtigen Größe und jetzt können wir das endlich machen, was wir schon immer tun wollten. Doch, da war ein Halbsatz. Es war ein Halbsatz, die Screens sind jetzt endlich soweit. Ah. Das ist totaler Bullshit. Ja, total. Das war ja auch meine schon im Vorfeld zurechtgelegte, das wird wahrscheinlich als Bullshit-Erklärung kommen. Aber ja. Aber das ist ja so das typische Apple-Ding, dass Sachen, die sie heute gestern entschieden haben, werden heute begründet mit, wir planen das ja seit 5 Jahren und endlich ist es technisch machbar. Ja, und es ist auch so ein bisschen typisch, irgendwie, was man die ganze Zeit als Bäh-Bäh abgetan hat, jetzt irgendwie als war doch schon immer so tot zu schweigen. Ja. Mhm. So, ja, bigger ist bigger. Ja, dankeschön auch. Also ich hoffe, es kauft sich wer von euch einen 6er, dann kann ich das mal befingern und in die Hand nehmen und vielleicht... Ja, wir müssen hier leider für den Fuhrpark in der Firma hier sowieso eins kaufen. Ja, mindestens das, ja. Und dann kannst du das mal befingern. Also was man auf jeden Fall sagen kann, dass für die Zukunft erstmal diese eindeutige Experience weg ist. Das heißt, wenn ich eine App mache, weiß ich nicht, wie ist das Gefühl, die zu benutzen. Ja. Das wusste ich jetzt immer. Also da war jetzt Shortphone und Longphone auch nicht so der super Riesenunterschied. Ja. Das konnte man noch irgendwie interpolieren. Es ist jetzt aber einfach so, es gibt auf längere Zeit erstmal 3 Gerätegrößen beim iPhone. Mhm. Und was auf dem einen toll ist, ist auf dem anderen vielleicht schon scheiße. Ja, also gerade wenn du jetzt irgendwie mit Lead-Plattform 6 oder gar 6 Plus designst, dann sieht es halt auf dem 5 immer cramped aus. Mhm. Ja. Und umgekehrt, wenn du halt wirklich noch sagst, so meine Lead-Plattform ist 5, was halt irgendwie realistisch nicht sinnvoll ist, nee. So wenn du Apples Vorgehen anguckst. Aber selbst wenn du das sagst, dann hast du halt irgendwie auf dem 6 Plus dann total luftige UIs, die irgendwie, und da hilft dir auch kein Adaptive Layout und Gedöns, kein Auto-Layout. Es ist einfach, da ist zu viel Unterschied zwischen den verschiedenen Größen. Ja, es gibt halt die Möglichkeit, alles ein bisschen größer zu machen auf dem großen Schirm, dass es halt proportional größer wird, was nicht schlecht ist, weil gerade für ältere Leute ist der Schirm vom iPhone schon ein bisschen klein und die Knöpfe klein. Also das ist dann wieder was Schönes, aber dann hast du wieder das Gefriemel, dass deine 3x-Assets, also die Grafik-Assets, die du verwendest für das 6 Plus, nicht mehr genau das Dreifache sind von den 1x-Assets oder du anders irgendwie hinmurksen musst. Ja. Und das eigentlich willst du das ja auch nicht, dass du für jede Device-Größe extra codest, sondern du willst es ja möglichst aus einem Guss und Auto-Layout und das rutscht dann alles schon irgendwo hin. Und dann driften wir halt so ein bisschen in die Android-Ecke, dass es irgendwie auf fast allen Geräten irgendwie doch scheiße ausschaut. Hm. Und auf wenigen schaut es gut aus, weil die gerade das rutscht halt per Auto-Layout alles so schön hin. Und auf anderen, da sind dann 2 winzige Knöpfe verloren in der Mitte vom Schirm, weil das auch auf der Android Watch genauso gecodet ist. Hm. Das wird schwierig. Was ich total lustig finde, war, wie stolz sie gesagt haben, wir haben es nicht bloß größer gemacht, sondern auch dünner. Und dann habe ich mir gedacht, nimm mal eine Tafel Schokolade, schmilz die ein und mach sie größer. Was passiert dann automatisch? Also, sie wird dünner. Aber so eine Tafel Schokolade hat auch keine Fotokamera eingebaut meistens. Ja gut, aber mit der Fotokamera haben sie sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, die steht halt jetzt raus. Ja, das ist ja das Problem. Also da haben sie einfach die Technologie vom Touch vielleicht noch ein bisschen verfeinert. Aber Akku, klar, kannst du da mehr Akku unterbringen in einer dünneren Schicht. Das ist auch ein schlimmer Dealbreaker, diese Rausstehkamera, die macht mich so zornig. Naja, also ich werde mir eh eine Hülle kaufen und dann ist es nicht so schlimm. Ich bin Hüllenfeind, deswegen. Ja. Und ich lege das Ding gerne auf den Tisch. Und dann, die Kombination ist halt echt fies. Ja, aber vielleicht mal kurz zur Aufklärung mit den Displaygrößen. Und zwar. Ja. Funktioniert das ja alles ein bisschen seltsam. Ich meine, als User, aus User-Perspektive ist es ja erstmal wurscht und alles toll und ein größerer Screen, aber das hat ja viele Implikationen. Also erstens, alte Apps werden einfach hochskaliert und zwar wohl relativ gut. Ja, weil am 6er hast du nicht so den großen Unterschied in der Pixelzahl und deswegen wird es auch nicht so matschig und am 6 Plus hast du halt so viele Pixel dann schon und die noch eine höhere Pixeldichte, dass es dann auch schon wieder okay ausschaut. Ja, genau. Genau, also aus User-Sicht ist es okay. Einfacher zu erklären ist erstmal das iPhone 6. Das hat einfach mehr Platz, so wie das iPad mehr Platz hat. Ja. Ja, also es ist, oder wie der Unterschied zwischen Shortphone und Longphone ist. Also es wird nicht alles skaliert, sondern du hast einfach mehr Pixel zur Verfügung, wo du noch Zeug hinpacken kannst. Genau. Deswegen hast du ja, glaube ich, auch ein Icon mehr vertikal, oder? Stimmt das überhaupt? Auf dem 6er auch auf schon? Auf dem Homescreen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf dem 6 Plus auf jeden Fall. Hm. Gut. Oder du kannst die Tastatur. Hast mehr Tasten jetzt auf der Tastatur. was ich fast ein bisschen schade finde, mir wäre es fast lieber gewesen, die Tasten größer zu machen. Damit die Schreibexperience besser wird. Ja. Beim 6 Plus ist es aber viel komplizierter. Ja, lustigerweise kurz angemerkt, das hilft jetzt natürlich den Hilft ist gerade niemand, wenn ich das erwähne, aber in Reminiszenz an Apple Stream Failure haben wir auch gerade Schwierigkeiten mit Xenim uns zu verbinden und deswegen kann uns gerade keiner live hören. Aber das ist ja auch ein Podcast und wenn ihr das hört, dann ist das sowieso der Podcast. Insofern, ja. Wir können auch nicht besser streamen als Apple, das hat auch niemand behauptet. Nee, ja. Das hat niemand behauptet. Ja, ein bisschen komplizierter ist es beim iPhone 6 Plus. Ja, danke, dass du mir nochmal die Größen sagst. Also, das iPhone, Apple rechnet ja in Punkten. Früher beim ersten iPhone waren die Punkte identisch mit den Pixeln. Yes. Nämlich 320 mal 480. Yes. So, dann kam Retina-Auflösung. Die Punkte sind gleich geblieben, also 320 mal 480. Es gab aber doppelt so viel Pixel. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Bild male, dann muss ich das doppelt so groß anlegen. Mhm. Was so gesehen eine schöne Abstraktion ist, weil genau. Du musst, wenn du jetzt das einigermaßen gut gemacht hast und mit Punkten gerechnet hast, beziehungsweise bis dahin hast du ja eh immer mit Pixel ist gleich Punkte gerechnet. Ja. Du hast eigentlich mit den gleichen Größen weiterrechnen können und nur bestimmte Ausnahmefälle hast halt dann wissen müssen, ob der Punkt jetzt 1:1 zu Pixeln ist oder jeder Punkt 2 Pixel lang. Genau, also wenn was an der Stelle 100-100 positioniert war, dann war das auf dem Retina an der gleichen Stelle positioniert. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Nämlich das iPhone 6 Plus hat jetzt 3-mal so viel Pixel. Die Punkte. Nein, Pixel. Nein, also native Pixel. Moment. Ja, warte. Es hat mehr. Ja, nein. Es hat erstens mehr Punkte. Es hat mehr Punkte. Also mehr Platz. Sozusagen, wie beim iPad. Zweitens hat es mehr Pixel pro Punkt. Intern sind es 3 Pixel pro Punkt. Jetzt ist es aber so, das Display ist nicht groß genug, um das da für die ganzen Pixel. Also du hast 1240, glaube ich, in der Breite. Theoretische Pixel. Genau. Und jetzt malst du als Programmierer da rein in diese 1240 Pixel, aber in Wirklichkeit ist der Screen nur 1080 groß, also in der Breite. Das heißt, du malst in dieses große Feld rein und das wird dann wieder klein gezoomt. Mhm. Das heißt auch, dass wenn du jeder 9. Pixel, den du malst, der fällt zwischen 2. Den gibt's eigentlich gar nicht. Na, jetzt fällt eigentlich jeder Pixel. Alles fällt irgendwie ganz schief auf. Aber dafür nur jeder 9. Pixel trifft. Den Industrial Scale Super Nein, Interpolator. So ist es ja nicht. Wieso trifft jeder 9? Wie kommst du da drauf? Naja, wenn du 9 Pixel hast und die auf 10 Pixel aufziehst, dann trifft der erste und ab dann treffen die nicht. Oder auf 8 runter scalst. Also. Also fast jeder Pixel liegt in Wirklichkeit nicht auf einem physikalischen Pixel, sondern auf der Grenze zwischen 2 Pixeln. Was ich erstmal, also mir ist schlecht geworden, wie ich das gemerkt habe, weil ich habe ja mit Carcassonne viel mit Grafik zu tun und ich könnte jedes Mal wieder kotzen, wenn ich irgendwie ein Bild setze in Grafik, erst irgendwo platziere über die Center und dann hat das keine ungerade Breite, sondern eine gerade Breite. Das heißt, der Center ist genau zwischen 2 Pixeln, dann platziere ich den auf einen Pixel, dann habe ich alle Pixel auf genau zwischen Pixel gesetzt und alles wird unscharf und sieht furchtbar aus. Und ich hoffe, dass ich das finde, bevor es released wird und manchmal nicht. Manchmal wird es einfach matschig im Release. Ja, das war meine erste Reaktion. Naja, ich meine, im Auge des Menschen passiert ja eigentlich genau das Gleiche. Da fallen ja auch die nicht vorhandenen... Jetzt erzähl nicht, dass Leute nicht, Pixel hätten. Nicht vorhandenen Pixel auf die... Und dann, dein das Gehirn macht dann einfach eine Kantenschärfung... That's not how perception works. Yeah, well, you have a Kantenschärfung in your head. Auf jeden Fall, wenn du genug Pixel hast, dass du es nicht mehr sehen kannst, dann und wir sind jetzt bei 400 Pixel pro Zoll. Genau, dann wird das Problem wieder gemindert. Ja. Was halt wirklich schwierig ist, ist dieser Brainfuck im Kopf, wenn du dafür was machen möchtest. Mhm. Weil du halt sowohl mehr Platz jetzt hast, als auch mehr Pixel und am Ende trotzdem alles nochmal mehr oder weniger projiziert wird. Ja. Es ist halt irgendwie auch ein Signal, dass Apple sich von dieser Pixelabbildung scheinbar verabschiedet. So, also ja. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass Geräte, die in Zukunft kommen, nicht unbedingt mehr native Auflösungen haben, die mit virtuellen Auflösungen übereinstimmen. Ja, und das ist ganz schön, dass du jetzt auch PDFs benutzen kannst als Assets. Hm. Ich weiß nicht genau, ob die vorher umgerechnet werden. Die werden halt wahrscheinlich auf die virtuelle Auflösung gerastert. Oder ob sie live berechnet werden oder vorberechnet, weil das ja doch ein bisschen kostet, so Vektoren. Stimmt, ja. Ja, aber same difference eigentlich, oder? Was mir halt auch aufgefallen ist, das schöne Sprite-Kit scheint die 3x-Auflösung einfach noch gar nicht zu unterstützen. Yay! Und mal sehen. Da sind ja noch 2 Wochen. Da gibt es wahrscheinlich Workarounds, aber ich fühle mich schon ein bisschen im Walde stehen gelassen, was SpriteKit angeht. Auch mit den ganzen Auflösungen, wo ich was positioniere und so. Ja, ist schon verdammt schade. Ich meine, das ist ja schon lange so, dass Apple so dieses Resolution-Independent UI propagiert, dass es egal ist, wie die Pixel sind und wo die Pixel sind. Wir als Entwickler haben uns immer gedacht, klar, ganz egal, wo die Pixel sind. Nur wenn man nicht weiß, wo die Pixel sind, dann sieht es halt scheiße aus. Oh. Und inzwischen sieht es halt wahrscheinlich dann nicht mehr scheiße aus. Ich hoffe jetzt auf dem 6 Plus das zu sehen, dass es toll aussieht und dass ich mich nicht mehr kümmern muss, ob meine ganzen UI-Elemente auf ganze Pixel fallen. Ich glaube, das ist auch der Fall. Was viel schwieriger ist, ist tatsächlich eine UI zu schaffen, die mit ganz vielen verschiedenen Größen umgeht. Ja. Yes. Weil, jetzt stell dir mal vor, wir würden zu Johnny Ive sagen, okay, designe mal eine Uhr, du wirst aber nicht wissen, welches Format und welche Größe die haben. Genau, die kann irgendwie zwischen 30 Zentimetern und 10 Zentimetern groß sein. Und mach mal so, dass die immer gut aussieht. Ja. Aha. Also das Problem ist jetzt tatsächlich eher eins des Layouts als eins des Pixel-Designs. Ja. Und das ist halt momentan mit den Geräteklassen, die Apple hat, echt schwierig. Also gerade wenn du jetzt eine Universal-App machen willst, von funktioniert auf dem iPhone 5S oder 5C bis zum iPad. Mhm. Ja, so mit allem dazwischen. Dann wird es halt echt, also gerade so Übergang zwischen den iPhones, ja, da ist zu viel Luft, finde ich. Ja, und da ist halt die Frage, wird jetzt Apple sozusagen sagen, okay, und für uns ist es in Ordnung, wenn ihr einfach unsere Aufblasmethode nehmt? Hm. Oder sagen sie, das ist nur ein Kompatibilitätsmodus, geht da sofort weg und macht es richtig? Hm. So wie sie es in der Vergangenheit mit Shortphone gemacht haben. Ich denke, dass das ein Kompatibilitätsmodus ist. Mhm. So, also. Weil die Pixel, das Seitenverhältnis ist ja gleich geblieben. Das ist ja zumindest ein kleiner Vorteil. Ja. Hm. Das stimmt. Ja, ich bin gespannt, wie das aussieht, dieser Aufblasemodus. Ja. Du hast halt trotzdem Assets, die einfach weniger Pixel haben, als du dann tatsächlich auf dem Schirm hast. Und das sieht dann immer verschwommen aus und unscharf. Das ist halt die Frage. Also ist halt die Frage, wie das dann wirklich aussieht auf dem, also da, wenn ich die Pixel hier nicht sehe, sehe ich sie dann auf dem... Hm. Sie sind größer, also du hast halt dann die gleiche Auflösung, die gleiche Schärfe auf eine größere Fläche verteilt. Ja, sie ist nicht viel größer. Runtergematscht. Sie ist nicht viel größer. Was ich noch zu dieser ganzen Auflösungs-Brainfuck sagen wollte, was das Lustigste ja ist, man malt in einen größeren Pixelraum, als das Phone hat. Das verkleinert den dann ein bisschen, hat aber eine höhere Pixeldichte, nämlich 400 Pixel pro Zoll statt 350 oder so. Und ich habe das mal durchgerechnet, du kommst dann wieder auf die gleichen Größen raus. Was, also die physikalischen Größen. Physikalischen Größen, was ja total cool ist, weil wenn du dann was hast, das 400 Punkte breit ist, dann ist es halt so 5 Zentimeter. Egal, ob es auf dem 6 Plus oder auf dem 6er oder auf dem 5er ist. Und das ist schon cool. Auf dem iPad ist anders, aber das ist schon. Und das sind jetzt aber andere Punkte als die Punkte in DPI, oder? Das ist nämlich immer das Verwirrende. Die Bildschirmpixeldichte ist so Pixel pro Zoll. Und das sind physikalische Pixel. Eben. Und die Punkte, die du hast, sind ja eben das sind dann Punkte. Ja. Und die müssten aber eine konstante DPI haben. Mhm. Habe ich noch gar nicht geguckt, was die ist. Kann ich jetzt nicht mit einer Zahl aufwarten. Nun ja, auf jeden Fall wenigstens einen Lichtblick. Die Buttons bleiben gleich groß. Ansonsten featuremäßig ist irgendwie so viel passiert. Der Ausschaltbutton ist nach rechts gewandert. Doch, featuremäßig ist der nächste Punkt. Nur beim Plus? Ja, nur beim Plus. Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ansonsten halt irgendwie gibt es jetzt das 32 GB Gerät nicht mehr. Also die drei Geräte. Es gibt überhaupt 128, oder? Das gab es vorher nicht. Genau. Also es ist halt bitter nötig. 16, 64, 128. Jeweils 100 mehr. Das ist schon allein ein Grund für mich, ein neues zu holen. Die Kamera ist wieder besser geworden und im 6 Plus hat sie eine Bildstabilisierung und zwar eine optische. Mechanische, oder? Optische. Ja, also optische. Das heißt optisch, ist natürlich mechanisch, aber das Ding ist halt, die Kamera bewegt sich quasi mit dem, wie du das Gerät bewegst. Krass, Scheiße. Was man ja bei Hyperlapse gar nicht mehr braucht. An sich, die Features, die sie sonst so vorgestellt haben für die Kamera, sind auch ziemlich cool. Also gerade diese Cinematic Image Stabilization, die finde ich sehr interessant. Da haben sie ja so dieses Beispielvideo, wo einer auf dem Mountainbike gefilmt wird und das sieht halt aus, als würde jemand mit einem Dollywagen nebenher fahren. Und angeblich ist das jemand, der halt auf dem Mountainbike nebenher fährt. Ich meine, glaube ich, wenn ich das selbst ausprobiert habe. Das kennen wir ja von anderen Telefonen. Der Chat korrigiert auch beim 6er ist der Ausschaltknopf auf der Seite. Ja. Dachte ich auch, dass der generell gewandert ist. Ja. Mein Verdacht ist, dass alle UI-Elemente am Rand so alle paar Jahre eins weiter wandern. Oder zwei. Nun ja, aber ansonsten. Es gibt jetzt den Double Tap auf den Home-Button. Ja, das heißt ja lustigerweise Reachability, das Feature. Ja. Was Entwickler schon als was anderes kennen, weil Reachability für Entwickler war immer, man kann gucken, ob man gerade Netzwerkzugriff hat. Und jetzt gibt es wieder ein anderes Apple-Feature, das genauso heißt und diesmal aber für End-User irgendwie eine Bedeutung hat, nämlich Reachability. Man kann doppelt tappen und dann fährt der Bildschirm runter und man kann den oberen Bereich erreichen mit seinem Daumen. Also es ist sicherlich praktisch. Vielleicht, es ist komisch, aber es ist praktisch. Vielleicht ist es nur der Blick von jemand, der so große Phones albern findet, aber ich finde es doof. Das ist Murks. Das ist eine Bankrotterklärung. Das ist so, hey, wir müssen jetzt so große Phones bauen, weil so ist das jetzt und die sind aber doof, weil da kommt man nicht überall hin. Also, ja, wir wissen auch nicht genau. Mach mal halt den Bildschirm so, dass er runterfährt. Es ist halt eine Modeerscheinung, glaube ich. Also es ist halt, der Trend geht zum Riesenphone so, und auch schon lange. Und auf den Zug muss man jetzt mit. Und also es ist einfach kein Platz mehr für kleine Phones. und also so in der Produktpalette, meine ich. Und dann kann man halt irgendwie nur noch riesig und riesengroß. Sie haben es aber auch ganz intelligent gemacht, wenn du dann einen Button tappst, dann fährt es automatisch wieder zurück. Aber es wirkt halt so wie eine Bedienhilfe. Ja, es ist eine Bedienhilfe. Naja, aber ich meine halt so wie, ich kann hier Schwarz schalten. So wie VoIC over. Wie eine Krücke. Und das ist halt nicht toll. Ja, in 20 Jahren würde Apple dir irgendwas in den Daumen einpflanzen, damit der länger ist. Ja, bitte. Aber es ist nicht Apple-like. Apple hat so solche kruden Bedienhilfen normalerweise immer eleganter gelöst, finde ich. Tja. Und das Steve. Was gibt's noch hardwaremäßig? größere Batterielaufzeit im Plus. Barometer hat das vorne? Ja, Barometer. Ja, genau. Barometer. Für hat die Wetterfrösche unter uns. Nein, also der Barometer ist dafür da, um Differenzen von Höhe zu messen. Mhm. Also du kannst halt dann, also gerade der neue M8 Motion Co-Prozessor, der kann halt jetzt auch unterscheiden, ob man Treppen steigt und sowas. Und das vermerken, und dafür ist das Barometer im Wesentlichen da. Ich denke, darüber hinaus wird das auch gar nicht Developer zugreifbar sein. Das finde ich aber wieder ziemlich cool, diesen M8-Prozessor, Co-Prozessor, weil das Phone ist schon super gut darin, Motion und Lage im Raum festzustellen. Und das noch ein bisschen besser zu machen, ich bin ehrlich gesagt fast ein bisschen erstaunt, wie wenig das noch unterstützt und benutzt wird. Mhm. Also das ist cool. Finde ich gut, wenn das gibt. Und je mehr, je besser und genauer, desto schöner. Ja. Ja, und dann können wir im Prinzip ja auch schon zum nächsten Dings kommen, was auch so eins der Feature des Telefons ist. Da ist nämlich jetzt NFC drin. Und mit diesem NFC macht Apple jetzt ein Bezahl-Ding-Sie. Das Ganze heißt Apple Pay und wird mit Apfelsymbol Pay geschrieben. Ja, die neue Nomenklatur. Neue Namensschema. Mhm. Das Ende der i-Ära. Das ist wieder so ein typisches America-Only-Feature. Ja. Was verständlich ist, weil du das Gleiche machen musst wie damals beim iTunes Store mit Musik oder mit den Carriern beim iPhone, nämlich erstmal Leute ins Boot holen. Hm. Deswegen kann ich das gut verstehen. Und außerdem können wir uns jetzt schön zurücklehnen und sehen, wie das mit den Sicherheitslücken aussieht in Amerika. Hm. Ich finde es super krass, diese ich glaube, das kann wirklich sehr, sehr viel verändern, wenn sich das durchsetzt. Ja, ich glaube, man muss sich über Sicherheitslücken gar nicht so sehr Sorgen machen. Nicht, weil Apple das so gut im Griff hätte, sondern weil Kreditkarten halt total unsicher sind und das nicht schwierig ist, da besser zu sein. So. Yeah. An sich wirkt das alles ganz toll. Die Partner, die sie da haben und die ersten Stores, das ist auch schon relativ breit aufgestellt und man kann schon im Supermarkt damit einkaufen, wenn es dann kommt. Zumindest wenn du beim Walgreens einkaufst zum Beispiel. Das sind alles schon große Namen und ich war ganz beeindruckt, wen sie da schon wirklich schon im Boot hatten dafür. Also da haben wirklich sie fassen das richtig an. Die Frage ist halt, setzt sich das durch? In Amerika sehe ich da eine Chance. Bei uns bin ich mir unsicher. Bei uns ist das alles so unglaublich verkrustet und also ich kann mich an zahlungstechnisch an wenig Innovation in Deutschland erinnern. Ich glaube, es gibt mehrere Probleme. Ein Problem ist, dass es ein proprietäres System ist. Das heißt, du kriegst halt, weiß ich nicht, vielleicht 25% der Kundschaft, wenn du Glück hast. Wahrscheinlich ist es sogar weniger. Also das muss schon mal eine relevante Masse sein, damit sich das lohnt. Was ich interessant finde, ist, dass wohl Apple was von diesen Überweisungen bekommt. Oh. Gebühren. Ja, wobei das ist ja grundsätzlich so bei Kreditkarten. Wenn du da Transaktionen. Ja, aber nicht nur Kreditkarten, Leute. Unternehmen kriegt ja auch noch was. Apple. Ja. Nein, es ist ja auch so, dass Payment Provider jetzt irgendwie so im Supermarkt, wo du deine Kreditkarte reinsteckst, die kriegen auch was von dieser Transaktion. Also das ist keine neue Entwicklung an der Stelle. Das heißt, wenn ich mit der Amex zahle, dann kriegt American Express was und dann kriegt die Firma, die das Plastikding, die ich mir eine Karte gesteckt habe, auch noch. Ja. Okay, das wusste ich nicht. Das ist von dem Kuchen kann man schon ein Stück abhaben wollen. Das verstehe ich. Da verstehe ich dann Apple wieder. Und zweitens, in Deutschland sind natürlich Kreditkarten nicht so verbreitet. Ja, wobei, also dieses Kreditkartending ist halt auch so ein bisschen irreführend, weil an sich abstrahieren sie die Kreditkarte ja auf dem Konto. So, die Kreditkarte wird ja eigentlich komplett überflüssig. Mhm. Das funktioniert ja nach dem Prinzip quasi, dass du die Kreditkartendaten gar nicht auf dem Telefon hast, sondern sozusagen Mobile TANs im Prinzip in einem sicheren Bereich deines Telefons speicherst und diese TANs dann benutzt, um zu zahlen. Ich denke auch, dass sie dann, wenn sie sich aus denen auf andere Länder da Lösungen finden werden, dass da die EC-Karte ganz normal oder dein Konto halt direkt ganz also normal ist. Also ich sehe da keinen Hinderungsgrund, das auf eine EC-Karte zu abstrahieren. Also das ist irgendwie, es geht einfach darum, dein Telefon muss mit der Bank reden. Und also die Kreditkarte ist da im Prinzip austauschbar. Die ist da nicht Teil des Konzepts. Und dann kommt es halt immer darauf an, wie arg wird das angenommen. Ich glaube, von Nutzerseite wird es sehr stark angenommen werden. Und dann hast du natürlich einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Gehe ich jetzt zu McDonald's, wo ich dann das sofort zahlen kann? Oder gehe ich zum Burger King, wo ich jetzt mein ja, weiß ich nicht, das eine geht vielleicht, ja, gehe ich halt zu McDonald's. Mhm. Also, dass da so ein Druck entsteht, wir wollen jetzt auch dabei sein, wenn es angenommen wird, glaube ich schon. Ich glaube, wenn es angenommen wird, dann haben wir in einem oder spätestens 2 Jahren alle großen Player mit im Boot mit Konkurrenzsystemen. Ja, also das Ding ist halt, sowas wird halt dann in diese Kassensysteme halt integriert und dann hast du das halt mit drin einfach. Hm. So, also wenn da genug Konkurrenz entsteht, um so diesen Markt zu erreichen von Solution Provider für Zahlungssystemen, dann ist das halt irgendwie drin. Also ich schätze, als erstes hast du dann Amazon Pay und Google Pay und... Wenn das Ganze einigermaßen interoperabel ist, wenn das Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay alles in das gleiche Gerät passt und du dann halt, je nachdem, ob du dein Android-Phone oder dein iPhone dran hältst, zahlen kannst, dann sehe ich da Zukunft für die Technologie. Ansonsten zerfällt das halt in so 5 verschiedene und du weißt nicht, an welchen Nupsi du dein Telefon hinhalten sollst. Im Prinzip spricht ja nichts dagegen, weil das alles NFC sein wird. Ja. Und das ist ja soweit ein Standard. Oder mehrere Standards. Interessant ist, wenn ich mich an meine Zeit in Japan zurückerinnere, da ist es ja so, dass die U-Bahn und S-Bahn das hat. Und da hast du halt diese Sperren, die gehen auf, wenn du dein Ticket reinsteckst oder dein Telefon dran hältst. Und es gibt halt end viele Leute, die und jedes Telefone sehen in Japan alle gleich aus. Die sind alle zum Klappen und es baumelt irgendwas Glitzerndes dran. Und mittlerweile aber auch nicht mehr. Ja, ja. Das war jetzt schon so ein sehr vereinfacht. So ein bisschen die Prä-Smartphone-Ära in Japan. Ja. Die war so, ja. Also Rubrik It's funny because it's racist. die gehen einfach durch und halten im Vorbeigehen ihr Phone an die Bahnschranke und die geht dann auf und das ist halt echt überall und das ist einer der Gründe, warum sich ein paar Japaner kein iPhone kaufen, weil damit kann ich ja keine S-Bahn fahren. Ja, und das Ding ist auch lustigerweise, um da ein bisschen abzuschweifen, du kannst mit deiner U-Bahn-Karte dann auch im Supermarkt zahlen. So. Ah. Das wusste ich gar nicht. Ja, doch. Also es gibt halt diese NFC-Terminals im Supermarkt und wenn du halt Guthaben auf deiner U-Bahn-Karte hast, dann kannst du halt auch damit irgendwie dein Dings kaufen. Ja. Ach, cool. Also das ist wirklich so, über die U-Bahn-Karte ist in Tokio tatsächlich so das digitale Zahlen so alltagstauglich geworden. So, und wenn da das iPhone reingreifen kann, dann hat das in Japan auch Chancen, glaube ich. Ja, da gab es mal ein lustiges Experiment in Köln. Da wollten sie so ein Ticket einführen, also papierloses Ticket. Oh ja, so die schicken mir immer noch SMS-Spam. Mit so einer blauen Karte war das, die du einfach ranhalten kannst. Mhm. Erstens, du musstest dich jedes Mal einloggen, was ich schon ziemlich dämlich finde, weil wenn du einsteigst und in der Bahn bist, kann er das ja auch irgendwie rausfinden, aber okay. Zweitens, sie haben es auf einer Strecke von allen ausprobiert. Und dann haben sie gemerkt, das ist kein Erfolg. Hm. Ja klar, ich hole mir das für eine einzige Strecke noch extra. Ja, ach Gott, ja. Das war schon sehr peinlich. Ich sag nur Oystercard. Ja. Ja. Da muss man auch sehen, dass das System kompatibel sein muss. In München, glaube ich, dieses Chaos und Wust mit Zonen und Einzelfahrt und du darfst nicht umdrehen, das würde nicht gehen. In Japan ist nur relevant, wo du ein- und wo du aussteigst. Ja. Und aber das sind doch gerade Sachen, die dir so ein Handy abnehmen könnte eigentlich. Ja. Ich habe da keine Hoffnung, dass in München das Nahverkehrssystem besser wird. Nee. Na gut, das kann auch Apple nicht leisten. Glaubt ihr, da passiert sowas wie bei Google Street View? Du meinst, dass sich so die Backlash? Deutschen gegen sträuben? Ja. Aus Datenschutzbedenken? Ja. Naja, sie haben ja irgendwie groß in der Keynote gesagt, wir wissen nicht, was ihr kauft, wir wissen nicht, wo ihr kauft, wir vermitteln quasi nur die Transaktionen. Das weiß alles zur Bank. Google. Kann schon sein. Nein, ich glaube, es wird natürlich wieder einen stärkeren Technologie-Impetus, also zu überwinden geben in Deutschland, als es jetzt einen in Amerika zum Beispiel zu gewinnen gibt. An sich ist die Technologie soweit, glaube ich, verträglich. Es hat nicht so diesen Google Street View Faktor an sich. Lustigerweise bin ich mir ziemlich sicher, dass der Backlash gegen NFC-Zahlen mit Apple, mit iPhone, größer sein wird als gegen Payback-Karten. Obwohl die Information und was die tracken, genau umgekehrt ist. Ja, ja. Ich meine, es wird halt Sicherheitsbedenken geben. So, es ist ein, ich sag nur Online-Banking. Ja? So, das ist ja auch immer noch großes Thema. Und da wird sicherlich viel geben, die sagen, sowas mache ich nicht, weil das ist ja unsicher. Und dann mit Kreditkarte zahlen. Ja, ich kann mir dann schon richtig, also kurz angemerkt, für die Uhr geht das nämlich auch. Können wir dann gleich noch sagen, wie das genau funktioniert. NFC. Ich kann mir das schon richtig vorstellen, so die Diebesbanden, die dann sagen, können Sie mir mal den Weg zeigen und dir dann so ans Handgelenk fassen. Und währenddessen eine Transaktion auslösen. Ich warte ja auf den reißerischen Artikel, den irgendjemand schreiben wird, dass man ja, wenn man so ein iPhone 6 klaut, dann den Leuten auch den Finger abschneidet, damit man dann zahlen kann damit. Ja, weil sich das voll lohnt, ja. Den Finger abzuschneiden. Übrigens, sicherheitstechnisch bei der Uhr wird es so funktionieren, die merkt sich, dass sie an deinem Handgelenk ist. Und immer wenn du sie neu anlegst, musst du eine PIN eingeben. Solange du sie trägst, musst du das nicht. Wait, du musst jeden Tag? Du musst jeden Tag eine PIN eingeben? Nein, aber. Also das erste Mal zahlen pro Tag ist. Ja, ich weiß nicht, ob es beim ersten Mal zahlen ist oder ob du jeden Tag deine PIN eingibst. Wahrscheinlich beim Zahlen. Aber das ist doch kacke. Das wäre fies. Ja. Weil du musst die Uhr jeden Tag runternehmen und. Ja, du kannst auch, wenn du nicht mehr duschst. Diese Uhr. Kannst du genau, nicht mehr duschen, das ist eine gute Sache. Nein, aber diese Uhr hat schon diverse Pferdefüße. Lass uns doch zu dieser Uhr kommen. Ja, lass uns auf die Füße der Uhr kommen. Ja. Apple Watch. Auch Apple. Mit lustigem Apple-Symbol und Watch geschrieben. Man kann eigentlich vollumfänglich sagen, we called it. Ja. We called it iWatch. Ja. Oh, das haben wir nicht gecallt, richtig. Ich hab ja für Pocket Tactics irgendwie, bin ich ja vorab gefragt worden, was ich davon halte. Ich soll irgendwie schreiben, wenn es fertig ist, was ich davon halte, weil der so einen Reaktionen aus der Spieleentwicklung Artikel geschrieben hat. Und ich hatte halt den Artikel geschrieben, bevor die Keynote kam. Und das Einzige, was ich an dem Artikel ändern musste, war iWatch zu Apple Watch ändern. Und Apropos zu dem Artikel noch mal ganz kurz, was natürlich schon toll ist an den größeren Devices, du kannst Spiele drauf machen, die vorher eher nicht funktioniert haben. Ja, aber du kannst es nicht darauf einschränken, dass sie nur auf diesen Devices laufen und hast ja die alten Geräte am Hals und da ist es dann scheiße. Und andersrum auch, dass Spiele, die auf dem kleinen gut funktioniert haben, auf dem großen nicht mehr funktionieren. Threes funktioniert überall. Tja. Na gut, egal. Die Uhr. Große Enthüllung, Uhr. Mein erster Gedanke war, ui, die ist aber dick. Ja, daumendick ist die. Ja, ja. Wenn man die platt klopfen würde, wäre sie wahrscheinlich so groß wie ein iPhone. Wie dick ist Wenn sie flacher wäre, wäre sie nicht so dick. Ich hatte ja im Vorfeld gehofft, dass Apple sich irgendwie tatsächlich an einer echten, normalen, Anführungszeichen, Uhr inspiriert und irgendwie diesen Formfaktor als gegeben wahrnimmt. Aber das ist leider schon wesentlich dicker als eine normale Uhr. Na, es gibt ja einige, die so das Band mit benutzen als Platz. Dafür hat sich Apple nicht entschieden. Nee, weil es gibt ja ganz viele unterschiedliche Bänder an dieser Uhr. Genau. Ja. Ich muss sagen, so designtechnisch finde ich sie ziemlich unspektakulär. Ja. Es ist halt so ein abgerundetes Viereck. Aber auf eine sehr gute Weise unspektakulär. Also es gibt halt eine Braunuhr, die genauso aussieht. Die Verarbeitungsqualität ist großartig, wie eng alles ineinander passt und so. Aber das ist mir halt jetzt gewohnt schon. Ich finde, es ist halt kein mutiges Design in irgendeiner Richtung, wo du sagst, oh wow, ja, genau so kann es aussehen. Also beim iPhone war das für mich so und beim iPod fand ich das Design auch auf seine Weise spektakulär und beim iMac beim ersten. War jetzt halt so, ja, wenn mir jetzt nichts einfallen würde, würde ich sie wahrscheinlich, wenn ich sie schlicht machen möchte, so ungefähr. Es gibt halt lustigerweise eine Uhr von Braun, die sehr ähnlich aussieht vom Formfaktor her, also zumindest in zwei Dimensionen. Mhm. Der wesentliche Unterschied ist halt, dass die nicht so, dass die halb so dick ist. Ja, so. Da merkt man schon, das ist nicht das Ding, das sie machen wollten, glaube ich. Das ist das Ding, das sie machen mussten. Mhm. Ja. Und ja, ansonsten Innovationen, die Digital Crown. Ja. Es gibt irgendwie zusätzlich zu Touch eine Angabemöglichkeit über das Uhrrad. Was ja fast schon so ein Revival vom Scroll Wheel ist. So ein bisschen, ja. Also man kann da dran drehen und man kann es drücken. Man kann es auch rausziehen. Man kann es auch rausziehen. Ja, so wie bei einer Uhr. Wie bei einer Uhr. Nice. Und dann? Das habe ich nicht, dann hat der Stream wieder abgebrochen. Ja. Aber ich habe im Stream einmal gesehen, dass man sie auch rausziehen kann. Zum Einstellen vielleicht. Ich halte das jetzt erstmal für ein Gerücht. Okay. Aber vielleicht. Und dann geht die Settings-App auf. Ach, super. So mache ich das. Ich hau die Gerüchte raus, nachdem der Event war. Das ist cool. Nun ja, Ich wollte nur ganz kurz sagen, so ein Hardware-Dings, Dreh-Dingsy ist schon cool, weil du hast halt eine sehr genaue Kontrolle damit und kannst viele Dinge schnell einstellen. Also diese ganzen Drehwalzen in einem Datumspicker auf dem iPhone, die sind längst nicht so angenehm wie zwischen Daumen und Zeigefinger ein Rad zu drehen. Es ist halt auch so ein bisschen der Skomorphismus des Kontrollelements. Mhm. Ja? Also man kennt halt schon dieses Ding und man hat daran auch schon gedreht an einer normalen Uhr, um halt die Uhr aufzuziehen. Und das wird jetzt quasi überladen mit einer anderen Funktionalität. Also dass es halt nicht so bedrohlich wirkt. Finde ich an sich eine ganz gute Entscheidung. Ich glaube, dieses Digital Crown ist im Prinzip das kleinste Problem, das ich mit dem Ding habe. Was auch sinnvoll ist, ist, dass du jetzt zwei Arten des Taps hast. Also Force Tap. Ja, in anderen Videos haben sie es Press genannt, was ich irgendwie sinnvoller fand als Force Tap. Ich finde das so schön. Habt ihr den Tweet gesehen? Nee. Von Star Wars. Ah. We had Force Tap before it was cool. Ja, ich dachte auch während der Präsentation schon, oh cool, Jedi-Fähigkeiten, Force Tap und so. Ja. Also man kann Feste drücken und man kann so ein bisschen touchen. Und das macht einen Unterschied. Ja, also hilft auf jeden Fall, da zwei Methoden zu haben auf dem kleinen Display. Dass man halt insgesamt nicht so viel rumdragen und wischen muss wie bei den anderen Smartwatches, ist schon mal sinnvoll. Und noch mehr ausgefeilte UI ist die Taptic Feedback. Ja, das finde ich das Allerbeste. Taptic, ja. Das finde ich richtig gut. Ja, das ist so wie ein Vibrationsalarm, der aber nicht... Linear Actuator ist der Fachbegriff. Oh. Hat Onkel Johnny gesagt. Das heißt, da ist ein Gewicht und es fährt von A nach B. Naja, also der Begriff für so einen Vibrationsmotor oder die Klasse von Dingen, die sowas macht, ist halt Linear Actuator. Und das machen sie halt über Schall in dem Fall. Also der Vorteil dabei ist halt, dass außer dir merkt es keiner. Ja. Und das Vibrieren von einem iPhone, das ist, wenn das iPhone relativ leise eingestellt ist, lauter als der Klingelton. Ja. Vor allem, wenn es auf dem Tisch liegt. Das ist halt, mal ein iPhone so konfiguriert zu kriegen, dass du es in ein Meeting mitnehmen kannst, das ist manchmal eine Kunst. Ja. Und diese Uhr, die tippt dich halt dann so ein bisschen an. Ist nett. Ich mag das. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Features, das sie unterscheidet von anderen Uhren. Weil das ist tatsächlich eine Output-Methode, die super viele Möglichkeiten bietet, Feedback zu geben, die super zu einer Uhr passen. Du brauchst dann nicht mal drauf gucken, das spart Strom, weil du nicht drauf gucken musst. Ich weiß nicht, wie viel so ein Motor an Strom verbraucht, aber das ist richtig cool. Aha. Ja, also dieses Force-Feedback für die Uhr ist schon eine ganz nette Sache. Sie haben ja dann auch so Apps, wo du dann irgendwie deinen Freunden irgendwie so Symbole schicken kannst, die sie dann irgendwie auch getoucht bekommen. Montagsmalermäßig sieht die aus. Ja. Aber du kannst halt irgendwie so tap, tap, tap machen und dann kriegt er halt auf seinen Arm auch tap, tap, tap übertragen. Das ist ganz nett. Sie haben es benutzen es auch für die Navigation bei Maps. Da wirst du halt dann irgendwie, wenn du irgendwo lang gehst und du hast eine Route, dann wird er halt gesagt, so jetzt musst du links und jetzt musst du rechts, wird er irgendwie auf den unterschiedlichen Seiten angetappt. Ja, also wie oft bin ich mit dem so Hans guck in die Luft mäßig mit dem iPhone unterwegs Klar, über einen Kopfhörer sagt das dann auch nochmal, aber das sind schon alles schöne Sachen, glaube ich. Ich bin bei Maps ein bisschen skeptisch. Das Display ist zu klein, um einen Überblick zu haben. Also wenn ich aufs Display schaue, dann will ich wissen, wo ich bin, und da ist das Display, glaube ich, zu klein. Aber gerade für zur Fußnavigation halte ich es für sinnvoller als ein iPhone. Weiß nicht. Das iPhone, das sagt mir wenigstens jetzt links, jetzt rechts. Ich meine, doch auch. Ja, aber die tippt mich an, und dann bin ich auf einer Kreuzung mit 5 Richtungen und weiß nicht, welches links gemeint ist. Also ich glaube, dass das besser klingt, als es dann funktioniert. I may be wrong. Also zu Fuß ist das sowieso eine Katastrophe mit den Karten, weil du musst erstmal, wenn du losgehst, die Richtung etablieren, was oft gar nicht so einfach ist. Nee, aber die Karten haben mich am meisten überrascht und auch positiv irgendwie überrascht, weil ich finde es immer so unglaublich anstrengend, bis ich die App aufgemacht habe, nachdem ich mein iPhone rausgeholt habe und dann gucke, wo ich bin und so weiter. Mhm. Das dauert mir alles zu lang. Und wenn ich das direkt auf der Uhr drauf habe und dann sehe ich hier krass dahin, finde das ist was, was ich eben auf der Uhr auch haben möchte. Das finde ich gut. Ja. Wir springen so ein bisschen in dieser Präsentation rum. Was mir als nächstes irgendwie noch am Herzen liegt, ist WatchKit. Ja, wenn man da mehr wüsste. Wenn man da mehr wüsste, ja. Also an sich ist die Aussage, es gibt Third-Party-Opportunities auf dieser Uhr. So, man kann irgendwie was machen, dass da auch Sachen von einem drauf laufen. Aber was genau und wie und wie viel man machen kann, das ist alles noch immer sehr unklar. Irgendwie. Also Sie haben ja nicht mal gesagt, ab wann man genau dafür entwickeln kann. Ja, also das WatchKit in die Hände kriegt, und das kann auch ganz einfach so eine Widget-Lösung sein, so eine abgespeckte Suite-Solution. Also es wird auf jeden Fall so sein, dass es keinen App-Store gibt auf dieser Uhr, und diese Uhr funktioniert auch nur mit einem iPhone zusammen, das haben wir auch noch nicht gesagt. Ja, stimmt. Und ist quasi nur so ein Second-Monitor sozusagen fürs iPhone, natürlich mit Intelligenz und Gedöns, aber mit einem iPad nicht, oder? Haben sie nicht so gesagt. Weil, aber das kann ich mir vorstellen. Ich habe das in der Tasche. Also gerade eigentlich eine ganz gute. Sollte eigentlich, ja. Warum sollte das nicht mit einem iPad funktionieren? Ja. Aber das heißt, du musst diese Apps irgendwie im App Store auf deinem iPhone zumindest oder auf deinem iPad kaufen, und dann überträgt sich das irgendwie mit auf die Uhr. Ich denke, das funktioniert so nach einem ähnlichen Prinzip wie halt jetzt die Extensions und die anderen Keyboards und so. Mal gucken. Also momentan riecht das alles sehr nach Companion. Also auch alles, was sie vorgestellt haben, sah sehr nach Companion-Apps aus. Die waren jetzt auch relativ simpel, was die konnten. So 2-3 Buttons, die man antippen kann, und mal eine Grafik. Ich befürchte, dass es total eingeschränkt ist, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich würde mir schon ein Full-Fledged-Framework wünschen, wo ich prinzipiell alles machen kann, was ich glaube, ich hatte gerade eine coole Idee für ein Spiel, erinnere mich nachher dran. Ja, aber an sich wüsste ich gerne mehr, bevor ich da irgendwie Aussagen zu treffe. An sich ist schön, dass sie gleich an Third-Partys mitdenken, so dass sie nicht wieder diese Nummer fahren mit: Es ist jetzt erstmal ein halbes Jahr zu und dann machen wir es auf. Mhm. Aber es ist auch einfach noch so ewig hin, bis das Ding kommt. Ja. Also das ist ja so der nächste Punkt. Early 2015, was bei Apple heißt, irgendwann vor Juni. Aha. Also ich denke mal, man kann so Mai kann man wahrscheinlich mit der Uhr rechnen. Ja, es kann auch sein, dass es sich noch nicht so festlegen wollen wegen irgendwelchen Kinks, oder die Produktion ist noch nicht in großem Rahmen gescheit angelaufen, und das Ding sieht auch also es sah einfach an vielen Ecken irgendwie noch nicht fertig aus. So diese Nummer mit, wo du Smileys verschicken kannst. So, also ja, die UI, die sah ja schrecklich aus. Also, boah. Also wer das gemacht hat, der gehört gefeuert und dann nochmal angestellt, damit man ihn nochmal feuern kann. Ja. Also es gab ja die Auswahlmöglichkeit, schick eine Hand, schick ein Smiley und noch irgendwas. Und dieses Hand-Icon sah halt überhaupt nicht aus, als wäre das im gleichen Stil wie dieses Smiley. Aha, ja. Also es ist schlimm. Und also diese Idee, so ein 3D-Smiley zu haben, dass man dann mit dem Finger verformen kann und dann verschicken, that's not Apple. Mm-mm. Auf also, einem Schirm, wo sie gesagt haben, der ist zu klein für Touchbedienung. Ja. Ja, aber wenn, dann bitte nicht so hässlich. Aber ja. Keine Ahnung. Und geklaute von Lost Cities ist es. Genau, das Smileys kommunizieren, haben wir ein Patent drauf. Was mich eigentlich am meisten traurig macht und was wir auch nicht gecallt haben, das Einzige, was wir wohl falsch lagen, außer dem Ei, es gehört zum iPhone. Das iPhone ist mandatory. Das ja. ist, ich, mich macht es traurig. Das ist so, das begrenzt die Gruppe an Leuten, die das sich leisten können und dann auch tatsächlich kaufen. So ungemein. Ich bin ja lange davon ausgegangen, dass es so ist und dann irgendwie in den letzten paar Wochen so ein bisschen durch die Gerüchteküche auf die Idee gekommen, vielleicht ist es doch ein Standalone-Gerät. Mhm. Aber deswegen bin ich jetzt nicht so überrascht, dass es tatsächlich kein Standalone-Gerät ist. Aber es ist in der Tat so ein bisschen traurig. Also, Also mich würde interessieren, was kann es denn ohne iPhone? Mhm. Ist das iPhone einfach bloß das neue iTunes, was die Uhr befüttert und die Kommunikation nach außen herstellt über Wi-Fi und so? Und die Uhr funktioniert an sich auch alleine? Ja, weil dann wäre es halt so schlimm. Ja, kann man also, sie auch einfach mal so mitnehmen und sie funktioniert noch? Ja, also das ist wohl so. Also es gibt auch schon Aussagen dazu, dass es diverse Sachen gibt, die Anführungszeichen offline funktionieren. Also ja. Zum Beispiel Musik hören kannst du halt ohne dein iPhone. So. An sich ist das schon so ein kleiner Computer am Handgelenk. Er braucht halt so das iPhone für viele wesentliche Funktionen, die das Ding machen will. Also es hat kein eigenes GPS zum Beispiel auch. Und man könnte ein Spiel drauf spielen. Es Watch hängt davon ab, wie das WatchKit funktioniert. Also ich werde auf jeden Fall was für dieses Teil machen, wenn es irgendwie geht. Tja. Aber ob es geht, weiß man halt nicht. Ja. Also ich bin eher, ich wusste ja nicht, was sie machen müssen, um mich zu überzeugen. Ich bin jetzt nicht euphorisch, ich bin aber positiv überrascht. Das ist mit der Haptik, finde ich gut. Und ja, auch so diese Messages. Also da gibt es viel drin, was ich gerne ausgelagert nicht in meinem Handy machen möchte unbedingt. Jetzt nichts, was mich weggeblasen hat. Ja. Aber also ich glaube, ich brauche so ein Ding auch, obwohl ich es irgendwie nicht so super finde. Das ist irgendwie so das, was mich so ein bisschen ärgert. Ich bin noch irgendwie sauer über dieses jetzt announcen, nächstes Jahr releasen. So. Und Ich bin sauer aus dem Grund, weil das machen sie nicht. Das machen sie halt im Prinzip, um jetzt den Smartwatch-Markt abzugraben. So, das ist natürlich ihr gutes Interesse und das ist auch ihr gutes Recht zu sagen, so, übrigens, nächstes Jahr bringen wir was raus, ihr braucht euch jetzt keine Android-Uhr kaufen. Mhm. So. Aber so als jemand, der Apple-Produkte mag und Apple-Produkte gerne kaufen würde, komme ich mir halt so ein bisschen so Karotte vor der Nase gewedelt vor. Mhm. Ja, also das ist halt irgendwie, das nervt halt. Ich habe es jetzt andersrum eigentlich nicht verstanden, warum die sagen, das sind unsere Features, die uns abgrenzen von den anderen Uhren. Jetzt habt ihr ein halbes Jahr Zeit, die auch zu integrieren in eure Produkte. Ja, aber da sind sie halt irgendwie arrogant genug zu sagen, so, das können die eh nicht, weil die haben nicht diese Integration. Also was ich noch ein bisschen mehr, gut, ich meine, es war jetzt ungefähr so wie beim iPhone von der Zeit. Das iPhone ist irgendwie im Januar vorgestellt worden und kam dann im Juni oder? Ja, in Deutschland aber. Also in Amerika. Ich glaube, das wurde uns erst letztens auf Twitter irgendwie... In Deutschland kam das iPhone Oktober oder November, das weiß ich noch. Okay, kann sein. Also nochmal... Wir haben schon wieder die Richtigstellungen alle vergessen, die wir nochmal letzte Woche bekommen später. Haben. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass das WatchKit früher kommt. Offensichtlich sind sie aber noch nicht so weit. Nee. Offensichtlich wissen sie noch nicht, welche Features sind im Endeffekt drin und welche nicht. Ja. Und was man ja so liest, ist auch, dass die Batterielaufzeit noch Probleme macht. Ja, also sie sagen ja auch gar nicht mehr als einen Tag. So, also ja. Sie sagen wirklich, du musst das nachts anstecken. Was wir noch nicht gesagt haben, es gibt ja drei verschiedene Editionen. Mhm. Nämlich die normale iWatch. Es gibt die iWatch Sport, glaube ich, heißt sie. Mhm. Die iWatch. Genau, die iWatch Edition. Und die Edition kommt übrigens auch mit einer extra Schmuckschatulle mit Lightning-Anstecker. So, also du kannst halt deine Schmuckstatulle an Strom anschließen und kannst halt dann irgendwie so die Uhr auf diesen Magneten in der Schmuckstatulle kleben und dann wird sie induktionsgeladen. Für den Pöbel gibt es ein Kabel mit Induktionsmagnet. Aber so, sie erwarten wirklich von dir, dass du jede Nacht diese Uhr abnimmst und sie lädst. Und ich glaube, das Mandatory iPhone spart dann schon insgesamt Strom bei der ganzen Geschichte, weil halt solche, die Netzwerkfunktionen und ja, so klar. darüber ausgeleitet. Ja, das ist klar, sicher. Da braucht halt dann das iPhone auch noch mehr Strom. Ja. Das musst du Bluetooth dauernd halt, funken. Ja, dann willst du es größer machen. Was aus meiner Perspektive wirklich noch eine Katastrophe ist, ist die offizielle Aussage, du kannst damit nicht duschen. Yeah. So, was ist denn das für eine Uhr, mit der man nicht duschen kann? Ich hatte noch nie eine Uhr, mit der man duschen konnte. Ich auch nicht. Was, echt? Nein? Nein. Vielleicht aber, mal ganz früher, aber jetzt. Aber selbst mit der Pebble kann ich duschen. Echt? Okay. Ja. Aber warum sie die nicht waterproof gemacht haben, verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Weil die ist ja komplett abgeschlossen. Also sie ist schon so Spritz waterproof. Ja, aber ich hatte halt immer nur Spritzwasser. Dieses geschützte. Default-Gedöns. Nein, also die Stromversorgung, nein, oder dieser ganze Akku-Stromkomplex war mein größter Letdown an der ganzen Sache. Weil wahrscheinlich wäre es das nie gewesen, wenn es keine Gerüchte gegeben hätte, aber ja, ich brauche es nicht. Ich brauche keinen Stecker reinstecken, sondern es ist halt, ich muss einen Stecker drauflegen. Ja, es hat trotzdem ein Kabel. Sie haben halt überall da versagt, wo man so gehofft hatte, dass sie jetzt irgendwie mit ihrer Einhorn-Tränen-Magie irgendwas Cooles machen. So. Ja, wo ist denn die Raketentechnik? Ja, das Hessi, hilf. Taptic ist halt ganz cool. So. Ja, Taptic ist cool. Aber darüber hinaus ist halt da so wenig Magic am Start. Dass es auch ein Fitbit ist, braucht man, glaube ich, nicht groß zu besprechen. Ja, irgendwie ist jetzt alles ein Fitbit. Ja. Ja. Es hat auch so alles Mögliche an. Wie viel bewegst du dich? Bist du heute Puls. Genug gerannt? Stehst du? Was ist dein Puls? Lebst du noch? Hm. Ja. Lebst du noch, ist schön. Ja, da, ist nett. Das ist für aber den, gar, nicht, morgen das ist das gar nicht so lustig. Also es ist, ich, sagen wir so. Gar ich nicht so unwichtig. Ich finde es interessant. Macht die Uhr denn irgendwas, wenn sie merkt, mein Herzschlag hört auf? Weil dann habe ich irgendwie, muss ich an Douglas Adams denken und wenn der so eine Apple Watch gehabt hätte. Hm. Und dann kriegt er einen Herzinfarkt und die Apple Watch macht nix. Ja. Das ist doch auch scheiße. Das ist auch eine Story, die passieren wird. So, X ist gestorben, obwohl er eine Apple Watch anhatte und so. Ja, es ist mir schon klar, dass ich da Apple auch nicht auf dieses Terrain wagen möchte mit hey, dein Herzschlag hat ausgesetzt. Mhm. Ach nee, war bloß der Akku. Der Sensor ist kaputt. Aber prinzipiell, es gibt ja so Überwachungsgeräte mit Notknopf. Find my heartbeat. Also finde ich eigentlich fast irritierend, wenn man das dann nicht auch irgendwie nutzt. Hm. Ja, du kannst deinen Herzschlag deinen Freunden übertragen. Ja, und wenn er nicht da ist? Tja, dann wissen deine Freunde, dass dein Herz nicht schlägt. Find my heartbeat finde ich gut. Ja. Find my heartbeat. Gut. Dann haben wir ja soweit, was brummt denn hier eigentlich? Egal. Das nennt man Vibrationsalarm. War das deins? Ja. Ah, okay. Ich hoffe, das wird wirklich besser mit der Watch. Ich tippe gleich. Ich glaube, wir haben dann abschließend alles zu den Produkten gesagt, oder? Wir haben wieder ganz viel vergessen, aber ja, vielleicht will der Dom nächste Woche noch was dazu sagen. Ja. Oder vielleicht will er auch dann nichts mehr dazu sagen. Das ist ja auch mehr so ein, wie heißt sowas? Nein. Ich weiß es nicht, wie es heißt. Ich habe gerade Wortfindungsstörungen. Also, wenn man nur sagt, was man denkt und sich kein Dings gemacht hat. Egal. Stream of Consciousness. Stream of Consciousness, genau das meinte ich. Das war jetzt gerade bloß mein Stream. Von mir gestreamt zu ihm, weißt du? Wow. So, ja. Genau, ich wollte noch darauf hinweisen, dass ihr jetzt alle ein Album von U2 gekauft habt, wenn ihr das einen iTunes-Account habt. Wenn ihr jemals ein Produkt von Apple erworben habt, habt ihr herzlichen ein Album Glückwunsch. Von U2 gekauft. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein U2-Album gekauft, ohne dass Sie es gemerkt haben. Und das, also ist ein bisschen, also die Geschichte ist, das neue U2-Album ist exklusiv auf iTunes und jeder hat es umsonst bekommen. Es ist exklusiv auf iTunes? Ja. Songs of Innocence, oder? Das wird ja noch blöder, als es schon ist. Ja. Es ist exklusiv umsonst auf iTunes. Wer will den exklusiven Album auf einer Plattform? Das ist doch... Time-exclusive natürlich. So, nächste Woche gibt es das dann für alle. Konsolen-exklusiv. Ja, genau. Ah, ja, okay. Aber ja, und der Punkt ist halt, gibt's umsonst und habt ihr jetzt alle schon an euren Käufen drin und da Apple halt auch keine kein Mechanismus für diese Art von Promotion vorgesehen hatte bisher, ist es halt einfach normal in deinen Käufen und du gehst in deine Käufe und wunderst dich, hä? Es ist sogar normal in meinen Songs, habe ich gerade gehört. Nein. Weil du halt iCloud an hast. Ja. Also aber ich habe halt iCloud aus und habe nur die lokalen an und deswegen sehe ich es nicht. Genau, und ich hab eben so dieses iCloud, dass du alles, was du gekauft hast, ist so als Song da und wenn du es dann spielen willst, dann heißt das... Kommt eine kleine Wolke. Genau, du musst es erst runterladen und da steht eben also so ein YouTube-Album. Also jetzt bin ich ja gespannt, ob Google mir Werbung für YouTube anzeigen wird, weil ich habe das ja gekauft. Gut, fühlt sich so ein bisschen komisch an. Es hat irgendwie mehr Protest gegeben, als ich gerechtfertigt finde, aber es fühlt sich ein bisschen komisch an. Doof. Ja. Gut. Kommen wir zu den restlichen News, die heute wir jetzt relativ schnell abfeiern, weil es ja eh schon lang. Heute ist Fanboy Streaming Edition irgendwie. U2 strömt auf unser Handy, die Apple Keynote strömt nicht gescheit. Wer noch strömt ist Square Enix. Die strömen Spiele. Mhm. Auf? iPhones. Ja. Sie und behaupten, dass sie das wollen werden. Ja. Dürfen die das denn? Wieso sollten sie das nicht dürfen? Keine Ahnung. Es gibt doch immer Gründe, dass man irgendwas nicht darf. Sie machen halt irgendwie so den gleichen Move wie Sony und irgendwie diese ganzen Videospiel-Streaming-Services, Gaikan und so, das Sony gekauft hat. Dass du irgendwo in der Wolke quasi den Server hast, auf dem dann Final Fantasy VII läuft und du kannst halt mit deinem iPhone per Video dahin connecten und mit einer relativ kleinen Latenz diese Instanz steuern und das wollen sie dann verkaufen fürs iPhone. Und zwar vermieten. So, ich glaube 200 Yen für einen Tag, 300 Yen, also 2 Euro für einen Tag, 3 Euro für 4 Tage, 10 Euro für einen Monat oder so. Also du kannst ja da Spiele leihen. Von der Idee finde ich es nett. Was mich auch bei dem Vita-Streaming schon abgeschreckt hat oder abnervt ist, das ist doch irgendwie total Verschwendung. Also es ist doch, ich meine, von Ressourcen, von Strom und da läuft dann irgendwo eine Playstation und streamt auf mein iPhone und die ganzen Bits müssen quer durch dieses Internet geschoben werden. Mein iPhone brät mit der WLAN-Antenne durch die Gegend. Also ich meine, geht's noch verschwenderischer? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn irgendwann mal Umweltsünden bestraft werden, dann ist der, dem das eingefallen ist, der Erste, gegen die Wand gestellt wird. Man muss aber schon auch überlegen, läuft da vielleicht eine Playstation oder läuft da ein Shared Server, der gleichzeitig mehrere Playstation emuliert und damit vielleicht sogar energieeffizienter ist, als wenn man jetzt 8 normale Playstations laufen würde. Ja, also die Bitverschieberei ist halt das, was mich so ein bisschen stört. Und gerade WLAN oder LTE oder... Also mein Problem damit... Ich will nur bayerische Bits. Genau, so ist es. Bayerische Bits aus Bayern. Also mein Problem ist damit eher, dass die Preismodelle, die es jetzt zur Zeit gibt, irgendwie so ein bisschen fragwürdig sind. Und an sich würde ich ja gerne den Zustand erhalten, dass man Spiele kauft. Wahrscheinlich wird das auf lange Sicht oder sogar mittelfristige Sicht ein aussterbendes Modell sein und dieses Games as a Service wird halt irgendwie so das, was alle wollen und alle bekommen. Mhm. Ja, mal gucken. Du bist halt irgendwie als Spieleentwickler dann so ein bisschen auch immer, dann brauchst du halt jemanden, wo du dein Spiel ins Portfolio reinpushen kannst und dann, es geht halt weg wieder von Indie im Prinzip. Ja? Weil du brauchst halt so wieder diesen Gatekeeper, der diesen Streaming-Scheiß macht. Ja. Nun, soll das eine App werden oder eine Web-Anwendung? Ich denke mal, das wird eine App. Ich glaube auch. Mhm. Du musst ja irgendwie auch als sinnvoll Input machen können und so. Ja, aber da frage ich mich dann wirklich, ob Apple das möchte. Das Interessante noch, weil du das Modell, Geschäftsmodell angesprochen hast, World of Warcraft habe ich immer gesagt, als wie das noch ganz neu war, das ist gar nicht verkehrt. Bevor ich mir 80-Euro Spiel kaufe, zahle ich halt 10 Euro im Monat und nach einem halben Jahr ist mir langweilig, dann habe ich aber nur 60 Euro dafür gezahlt. Aber Apps kosten ja nichts mehr und Spiele, die gibt es ja alle geschenkt. Also es gibt da keinen Preisvorteil mehr im nur mieten, sondern nur mieten fühlt sich an der Stelle auch schon wie so einem das Geld aus der Nase ziehen raus. Ja, vor allem ist es halt auch so ein Mechanismus, der halt diejenigen bevorzugt, die ein Portfolio haben, wo sie dir halt so richtige Bundles anbieten können. Ah. So Square kann natürlich sagen, so ja, du kannst bei uns alle Final Fantasy streamen und allen Kram, den wir sonst noch so haben. Mhm. Aber so als jemand, der irgendwie nur ein Spiel hat und versucht, das zu verkaufen, kannst du halt auf dieses Geschäftsmodell überhaupt gar nicht aufsteigen. Apropos Bundles. Ab nächster Woche gibt es Bundles in App Store. Bundles. Ich beglückwünsche schon die 10 Leute, die ihre Apps nächste Woche bundeln werden. Ihr seid die, die noch Kohle damit machen. Alle anderen, bei allen anderen führt es nur noch dazu, dass die Preise wieder nach unten gehen. Ja, ja, man kann jetzt Apps wirklich für noch billiger als 1 Euro verkaufen. Indem man sie in Bundle zusammenfasst. Kann man sie nicht als Bundle teurer verkaufen vielleicht? Nee, das ist begrenzt. Ich weiß nicht wie, aber Apple gibt dir da Grenzen vor, wenn du sagst, ich möchte diese paar Apps in Bundle zusammenfassen. Was ist eigentlich, Unter- und Obergrenzen. Was ist eigentlich, wenn ich 3 von 4 gebundelten Apps schon gekauft habe und dann das Bundle... Dann heißt das Humble Bundle. Nein, aber wenn ich dann das Bundle nochmal kaufe, zahle ich dann nochmal extra? Vielleicht machen die dieses Ding, was iTunes schon macht. So, willst du nicht den Rest der CD für jetzt nur noch 5,99 statt? Also die ziehen dir tatsächlich, wenn du einzelne Songs gekauft hast, die 99 Cent pro Song ab vom CD-Preis. Tja. Vielleicht machen die das dann auch mit Apps. Na, mal sehen. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Ich habe auch schon überlegt, ob wir unsere Spiele bundeln sollen, aber... Das ist alles rechtetechnisch total kompliziert. Ja, ja. Abrechnungstechnisch auch. Ja, meine ich ja. Höja. Ja. Gut, überlegen da nochmal. Wir kommen zu den unfundierten X kauft Y-Gerüchten. Nummer 1, Apple kauft Path. Wer sich noch erinnert, Path ist ein Social Network, das es nur für iPhone gibt. Ist so eine App. Sieht ein bisschen aus wie Pinterest, nur invertiert vom Logo her. Also so ein P in einem roten Dings. Und ja, man kann da so in die Social Network Sachen reinschreiben, nach Twitter crossposten, Bilder veröffentlichen, sagen, was man so für Musik gehört und wann man zu Bett und aufsteht. Ach, Ping. Genau. Es ist irgendwie, es wird als Ping-Nachfolger gehandelt sozusagen. Und nun ja. Ja. Mei. I don't know. Ich habe jetzt mal wieder einen Account angelegt. Vor 3 Jahren mal einen hatte. Ist und dann nicht Color? Username gesichert. Nee, Color war noch was anderes, glaube ich. Das war so ein Fotonetzwerk. Ja. Gut, mal gucken, ob es Apple kauft. Es war auf jeden Fall gerade das Gerücht. Der CEO von Path war wohl auch auf der Keynote jetzt eingeladen. Ja, und das so. Icon war auf dem Bildschirm. Nein, das war Pinterest. Das war da bin ich auch so reingefallen, aber das war Pinterest. Ja. Wie verrückt. Nun ja. Wenn das irgendwie was mit der Uhr zu tun hat, vielleicht, I don't know, dass dir der Uhren-Support, dass du jetzt deinem ganzen Followern deinen Herzschlag schicken kannst oder so. I don't know. Yet another social network ohne sichtbaren Mehrwert für mich. Ja, wenn Twitter ja scheiße wird jetzt, dann braucht man ja ein Backup. Aber Path ist das halt auch nicht, ob Path irgendwie so für einen kleinen Kreis von Freunden eigentlich gedacht ist. Ja. Also da hast du wohl auch sogar ein Follower-Limit von 150 oder so. Wow. Ja. Okay, krass. Nun ja, mal gucken. Zweites unfundiertes, vielleicht etwas mehr fundiertes Gerücht, X kauft Y, in diesem Fall X ist Microsoft und Y ist Mojang. Holy moly. Holy Mojang. Alles, was ich im Internet gefunden habe, bezieht sich auf einen Wall Street Journal Artikel, ja, der eine einzige gut informierte Quelle nicht genauer ausführt. Wobei, das stimmt nicht genau. Es wird behauptet, zumindest von Gaming-Seiten, dass dieser Artikel auf 3 Sources basiert. Und was mir wirklich Kopfzerbrechen macht, ist, dass Mojang sich dazu nicht äußern wollte. Ja, das ist das, was... Notch hat seit 3 Tagen nicht getwittert, was wirklich ein langer Zeitraum ist für ihn. Und das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Das ist das, was mich halt tatsächlich stützig macht, weil nur ein Artikel irgendwo... Ja, also es ist eine Summe von 2,5 Milliarden US-Dollar im Gespräch für Mojang und Minecraft. Wir haben noch gar nicht gesagt, was Mojang nicht macht. Es geht um Minecraft. Und ja... Mal sehen. Ja, wow. Na gut, also ich muss noch mal überlegen. Wenn ich jetzt 2,5 Milliarden Euro kriegen würde. Ja. Und dafür Minecraft verkaufen. Oder Minecraft einfach so weitermachen. Hm. Wann ist da der Break-Even? Nein, aber eigentlich könntest du doch diese 2,5 Milliarden Euro nehmen und damit die komplette Indie-Szene unterstützen. Und dann noch das Geld behalten, was du vorher hattest. Und dann einfach Minecraft machen. So what? Also da gibt es Non-Compete-Klauseln und so. Also irgendwie, also es könnte doch irgendwie Sinn ergeben, aber natürlich passiert es nie, dass dann die komplette Indie-Szene unterstützt wird. Wo ich ja voll losprusten musste, ist ein Retweet von Notch von vor 2 Jahren, wo er irgendwie so einen Twitter-Rant abgelassen hat, ja, ich lasse mich nicht kaufen und diese großen Firmen, die nerven mich so. Und, ah nee, das war nicht vor 2 Jahren, das war wie Facebook die Oculus, also Facebook Oculus gekauft hat. Ja. Und ja, ist alles so doof und Facebook ist keine tolle Firma, der ich Oculus in die Hand geben würde und ich habe da keinen Bock. Mein Preis ist viel höher. Zahlt mir 2 Milliarden Dollar, dann mache ich Werbung für euch, vorher nicht. Ja. Ja, also das ist natürlich auch ein bisschen gemein, so diese ganzen Nummern, dass Notch jetzt, das gesamte Tweet-Archiv von Notch jetzt retweetet wird unter diesem Aspekt. Das ist, also das, wenn man sich öffentlich äußert, dann muss einem auch so ein gewisser Wachstum zugespannt werden. Ich mache ihm da überhaupt keinen Vorwurf daraus und er darf das verkaufen, wie und wann und wo er will. Ich fand es so lustig, dass es so jetzt im Nachhinein Foreshadowing war. Na gut, aber warum würdest du es wollen? Ich meine, Mojang verdient ja als eine der wenigen Firmen wirklich viel Geld. Ja. Also der Notch hat ja wirklich viel Geld. Der hat ja tatsächlich so viel Geld, dass er jetzt nicht unbedingt mehr braucht. Ja. Ja. Warum solltest du da deine Independence aufgeben wollen? Naja, außer du nimmst eben die 2 Billionen und machst was Tolles. Ja, also die Independence ist ja dann nicht weg. Also er ist ja dann, er kann ja machen, was er will. Ich denke, das ist eher so ein Exit. Er hat einfach keinen Bock mehr auf Minecraft, wenn er das macht. Das kann ich und verstehen. Und ist halt dann ein halbes Jahr irgendwie noch bei Microsoft und betreute den Übergang und hat halt dann irgendwie, kann dann was Eigenes wieder machen. So, das ist halt so das Ding. Das kann ich verstehen. Wenn er diesen Exit nicht macht, dann ist er halt bis auf St. Nimmerleins Tag halt mit Minecraft beschäftigt. Okay, also ich fände es cool, wenn er das Geld nimmt und dann einen Indie-Fund macht. Tja. Vielleicht sagen wir mal, mit das würde ja reichen, mit 50 Millionen. Das ist ein bisschen wenig. Ja. 100 Millionen. Eine ganze Milliarde. Nee, aber was ich an dieser Meldung im Prinzip am schlimmsten finde, ist, dass Notch einen sehr starken Mindshare hat bei der Jugend von heute, TM. Mhm. So, es gibt unglaublich viele Kinder. So der YouTuber, der Indie-Entwickler. Ja, sozusagen. Also es gibt unglaublich viele Kinder, die wirklich Notch idolisieren schon fast, um jetzt mal ein denglisches Wort zu benutzen. Und den da wahrscheinlich zum ersten Mal halt so, die da an der Stelle zum ersten Mal die Konfrontation mit dem knallharten Kapitalismus irgendwie bekommen. Ist das schlecht, wenn man desillusioniert wird? Ist das schon ein bisschen traurig. Also ich denke, dieser Deal, so er dann stattfindet, bricht viele Kinderherzen. Bei mir war das die Pleite von Commodore, wo ich das zum ersten Mal gemerkt habe, was, es gibt Kapitalismus und der führt dazu, dass es Unternehmen plötzlich nicht mehr gibt. Mhm. Aber ich denke, es wird so ein Disturbance in the Force Moment, wenn das wirklich sich bewahrheitet. Das stimmt, ja. Mein Anspruch an diesen Verkauf ist, dass er mit den 2 Billionen wirklich was Gutes macht. Naja, aber vielleicht kauft er sich auch einfach eine Insel irgendwo und schaltet dieses Internet ab. Und ja, und dann sieht man halt, dass es doch eigentlich weltweit nur 4 Unternehmen gibt. Und die immer Facebook, so, Apple, so viele riesen schwarze Löcher halt alles andere aufsaugen. Oligopole. Ja. Das kann... Ich weiß nicht, ist das gut? Ist das schlecht? Funktioniert es? Momentan funktioniert es. Ich meine, es gibt Konkurrenz, aber selbst uns kaufen diese Firmen schon die Mitarbeiter weg. Insofern. Ja. Scheibchenweise. Scheibchenweise ist auch ein schöner Twitter-Account. Zeitweise, scheibchenweise. Eigentlich ist alles. Ich finde, es ist auch ein Riesenunterschied, ob ich schon Geld habe oder ob ich noch kein Geld habe. Ja, das ist immer sehr ein großer Unterschied, ja. Weil wenn ich schon genug Geld habe, um alles zu machen, was ich machen möchte, dann würde ich mich vielleicht eher nicht kaufen lassen. Naja, aber muss man schon Zuckerberg sein, um das nicht zu machen. Aber der Punkt ist ja schon auch, er kann halt nichts mehr machen, was er machen will, weil er muss ja das machen, was er machen muss. Ja, da hilft ihm halt das Geld dann auch nicht. Das fände ich fürchterlich, mein Leben lang Minecraft machen zu müssen. Stell dir vor, du müsstest dein Leben lang Rules weiterentwickeln. Level 3677. Genau. Tippe dir an die Stirn. Gut, damit haben wir die News für heute auch abgehakt. Wir kommen zu einem kurzen Konsumteil. Haltet durch, es dauert nicht mehr lang. Ich möchte kurz sprechen über einen Kauf, den ich getätigt habe, diesen Dienstag. Ich bin nämlich in den Laden gegangen und habe mir eine PS4 gekauft tatsächlich. Dum, dum, dum. Was ich nicht verstehen kann, Journey gibt es doch noch gar nicht. Ja, aber es gibt Destiny. Das ist nämlich das neue Spiel von Bungie. Und das kam jetzt am Dienstag raus. Und ich als alter Halo-Fanboy musste da dann doch zuschlagen. Ich hatte lange vermieden, diesen Hype-Train irgendwie zu besteigen. Ich habe immer gesagt, so, ja, geh doch weg mit dem Unsinn. Aber mich hat es dann doch in den letzten 2 Wochen noch erwischt und jetzt muss ich mir das angucken. Es war ein sehr lustiger Blick in die AAA-Industrie, weil du hast deinen Charakter gemacht und man hat den Screen angesehen. Dieser Screen hat so viel verbraten wie jedes Indie-Spiel. Mhm. Und dann klickst du den Screen weiter und spielst und man sieht ihn nie. Ja. Naja, also die Augenbrauenfarbe kannst du auswählen. Es gibt tatsächlich Levels, in denen man es dann auch sieht, aber mit Spiegel und so. Jein. Also naja, gut. Destiny ist ein First-Person-Shooter. Der so ein paar, also es heißt immer, er hätte MMO-Elemente, aber das ist ein bisschen ungenau. Es hat eine Erzählstruktur, die ähnlich ist wie ein MMO. Mhm. Also du hast gerade die Story-Missionen, die kannst du dir quasi einzeln abklicken und zwischendurch kannst du aber halt auch andere Missionen machen, kannst irgendwie so Quests aufnehmen, irgendwie auf Patrouillenmissionen und da mehr XP und tralala. Dir besorgen. Es hat einen Charakter, der sich halt so langsam entwickelt, der irgendwie ganz viel Ausrüstung auch hat, die du hochlevelst und es gibt irgendwie auch Ausrüstung, die dann irgendwie uncommon und rare und ultra rare und ist und so. Also diese ganze Rollenspiel-MMO-Mechaniken, die gibt's alle. Ich kenne das bloß von Panini. Ja, es ist ein bisschen Panini. Das stimmt gar nicht, da sind alle Karten. Du hast eine Glitzer. Ja, genau. Und es gibt halt dann eben diesen zentralen Hub, wo man den Waffenhändler und die ganzen anderen Leute treffen kann. Und da sieht man sich tatsächlich auch ohne Rüstung mal. Sprich, da siehst du den Charakter, den du gebaut hast. Ist es dann so open-worldig, dass du überall rumlaufen kannst, wie World of Warcraft? Oder klickst du dich in Missionen rein? Und Es ist nicht so open-worldig. Es ist im Prinzip halt, es gibt diesen Tower, wo der zentrale Hub ist. Mhm. Da kannst du halt rumlaufen, das ist aber auch nur quasi eine Map so. Mhm. Und dann gibt's halt noch verschiedene Maps auf Planeten, mhm, auf denen dann Missionen stattfinden. Die sind relativ groß, diese Maps. Mhm. Und da finden halt dann auch unterschiedliche Missionen auf dieser Map statt. So, aber es ist halt jetzt nicht so ein Riesending, wo du kontinuierlich durchlaufen, mhm, kannst wie Azeroth. Ich habe dich ein bisschen zocken gesehen und oh, die sind so schön, die Maps. Also ich bin echt begeistert, wie die Levels gebaut sind. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ja, ja. Also an sich ist es natürlich ein sehr kompetenter Shooter, würde man von Bungie jetzt auch erwarten. Sie haben das Storytelling im Vergleich zu Halo noch ein bisschen zurückgefahren. Mhm. Ich finde das nicht ultra schlimm, aber es kratzt schon so an, ist das jetzt überhaupt noch narrativ? Also es ist halt irgendwie so eine Mischung aus, es gibt einen overarching roten Faden, der sich so durchzieht und es sind aber halt eigentlich belanglose Missionen aneinandergereiht. Das ist so ein bisschen schade. An sich muss ich aber sagen, macht mir das schon Spaß. Klingt ja so nach dem Standard AAA more of the same, halt so den gleichen Itch scratchen wieder mit ja, so wie Fast and the Furious 2. Ich finde es ein bisschen halt schade, weil also dieses Universum, das sie sich da ausgedacht haben, ja, das ist halt total interessant. Ja, ja. Das ist irgendwie so die Erde in der nahen Zukunft nach, also, da kam irgendwie dann so eine Kugel aus dem Weltall, die irgendwie eine goldene Zeit auf der Erde eingeläutet hat, in der es allen gut ging und Human Lifespan tripled und whatever. Und dann kamen aber die Bösen und haben diese Kugel irgendwie kaputt gemacht und jetzt ist irgendwie Postapokalypse. So. Also das war das Intro mal schnell zusammengefasst. Und an sich ist es ja ein ganz interessanter Narrativ und es gibt irgendwie auch irgendwie Aliens und Roboterwesen, die man auch als Rasse spielen kann. Aber bisher habe ich halt noch nicht viel, da ist noch nicht viel Tiefe passiert in der Story, die ich gespielt habe. Und ich habe jetzt irgendwie auch schon 7 oder 8 Story-Missions gespielt. Und das ist halt immer nur Peter Dinklage, der dir irgendwie sagt, jetzt mal hier nach von A nach B laufen und dann nach C und dann scannen wir was und dann sind wir fertig. Oh. So. Ja. Aber an sich ist es halt schon sehr schön gemacht. Peter Dinklage wirkt so ein bisschen gelangweilt die ganze Zeit. So. Habt ihr das Budget gesehen? Ja, aber das ist so eine, also das Budget wird ja als 500 Millionen angegeben. Millionen, aber das Ding ist halt, das ist so ein bisschen irreführend, weil Bungie halt Destiny als 10-Jahres-Projekt veranschlagt und die das 10 Jahre lang jetzt irgendwie weiterentwickeln wollen. Krass. Und ich denke, die 500 Millionen beziehen sich halt auf Destiny, downloadable Content für Destiny, Destiny Nachfolger von Destiny. Du Ratte, das soll ich gerade machen. Das war so klar. ja, also natürlich ist das eine AAA-Produktion und die verbraten ungleich viel Geld, aber die 500, die beziehen sich schon auf okay, noch mehr, nicht okay, nur dieses eine Spiel. Weil das wäre ja, also das hat ja alle Rahmen gesprengt. Hm. Also ich möchte ja nicht sagen, dass es so ist, weil ich habe es nicht gespielt, aber ein bisschen kommt mir das so vor, wie die Zeit... Nee, diese Zeit, als dann Computereffekte in Filme Einzug gehalten haben und dann so Filme wie Twister rauskamen, wo sich halt alles darum dreht und irgendwie narrativ aber so wenig passiert ist. Und jetzt langsam wird das Medium so, ist es soweit, dass wieder das Narrativ im Vordergrund steht und man die Effekte halt dazu nutzt, das zu nach vorne zu bringen. Ja, und dann kommt halt immer wieder mal Titanic. Oder 3D. Das ist halt so. Das war das jetzt oder ein positiv oder ein negativ Beispiel? Titanic ist ein handwerklich super guter Film. Der ist handwerklich super gut gemacht, der nichts storytechnisch Interessantes enthält. Mhm. Und sowas gibt's. Und es gibt viele Leute, die sich das anschauen und das mögen. Ja, ja. Was man Destiny auf jeden Fall noch kurz zugute halten muss, ist, dass das Multiplayer unglaublich smooth funktioniert. Du kannst irgendwie auf deinen PlayStation-Freund klicken und sagen, ich will jetzt mit dem mitspielen und dann bist du bei dem in der Mission mit drin. Cool. Und kannst, also das funktioniert wirklich Butter. So, sie haben aber natürlich, wie es bei einem Launch übrig, ab und zu noch ein bisschen Stabilitätsprobleme. Aber so an sich funktioniert dieser Multiplayer wirklich wie, ja, also ich hab noch nie so eine gute Multiplayer-Experience gehabt, muss ich sagen. Wie war denn deine PS4-Experience? Ich bin auch sehr überrascht. Das Zeug funktioniert jetzt alles. Also die PS3, die hakelt ja so an diversen Ecken, finde ich. So, gerade was dauert UI lange, angeht, bis man spielen darf. Und es dauert lange, bis man spielen darf. Und die Updates muss man irgendwie, da muss man den Update-Screen angucken, während der Ladebalken läuft und solche Sachen. Da haben sie viel gemacht. Also natürlich lädt das Ding immer noch Updates aus dem Internet runter. Mhm. Aber du kannst derweil wenigstens was anderes machen. So. Und es installiert auch im Hintergrund und du musst nicht irgendwie die ganze Zeit warten. Also es hat eine angenehmere Atmosphäre, auch was dieses Installieren angeht und das Updaten. Aber so auch die Features fühlen sich einfach viel besser durchgetestet und UI-designed an. Also zum Beispiel die Twitch-Integration ist halt wirklich, du machst den Knopf an und dann gibst du deinen Twitch-Account an und dann streamt es einfach und das ist einfach gut und du musst dir keine Gedanken mehr machen. Mhm. So. Und auch so Sachen wie Screenshots machen und die vertwittern, das funktioniert auch mit wesentlich weniger durch Reifen springen als früher. Also es fühlt sich alles so an, als hätten sie tatsächlich was dazugelernt. Cool. Und hätten sich vor allem halt auch so auf die Teilbereiche beschränkt, die eine PlayStation machen muss und nicht so diesen ganzen ja, und Filme, was es auch noch können und irgendwie bla, sondern es ist halt wirklich so ein, du spielst damit und die Funktionen, die du zum Spielen brauchst, die sind optimiert. Also ich bin ganz angetan von dieser Konsole bisher. Schön. Ja. Nice. Der letzte Punkt auf der Agenda ja. ist Bicolor. Bicolor. Das ist ein kleines Puzzle, das ich vorgestern aufgeschnappt habe, weil es da gerade kostenlos war. Und es ist witzig, also es ist ein iPhone-Spiel. Das Spielprinzip ist, man hat so zwei Farben, der Bildschirm ist in zwei Farben aufgeteilt und in so ein Rechteck-Grid unterteilt und man hat bestimmte Felder, die man verschieben muss. Und diese Felder färben immer den Hintergrund in einer Farbe ein, der Farbe, die sie sind. Und da gibt es eigentlich nur die Regel, man muss alle so weit verschieben, also die haben eine Zahl drauf und wenn ich die ein Feld weit schiebe, dann vermindert sich die Zahl um eins. Ich muss alle Zahlen wegbringen und ich muss die eine Farbe, in meinem Fall weiß, darf ich nicht über weiß schieben, sondern muss sie immer über blau schieben und blau über weiß und ich darf nicht umdrehen. Das heißt, ich muss das Ganze in einer so zusammenhängenden Linie fahren. Und daraus ergeben sich halt ein paar ganz witzige Puzzle, die man da meistern muss. Ich finde es nett, aber irgendwie zu leicht. Die Schwierigkeitsprogression ist, die will einfach nicht anziehen. Aber es ist, es hat mir Spaß gemacht und mir machen nicht viele Puzzle Spaß. Sieht cool. auch hübsch aus und geistert schon länger im App Store rum. Ah. Wirkt so ein bisschen wie Sokoban mit Farben, vier Farbenproblemen. Ja, es hat auch was von Sokoban, das stimmt. Ja, sieht cool aus. So, ich muss jetzt auch noch drei Sätze zu spielen sagen. Erstens, Desert Golfing habe ich gespielt. Sehr, sehr weit. Und ja, spiele es immer noch weiter. Wie weit? Naja, was heißt sehr, sehr weit? 1300, 400, so ungefähr. Ich bin also im Game Center drin. Es wird langsam pink. Der Hintergrund wird langsam pink. Ja, ja. Das ist großartig. Ich bin nicht konkurrenzfähig. Ich bin genau in der Mitte gelandet von allen. Zweitens, ich habe FDL gespielt, großartig, muss man unbedingt sich holen, egal ob fürs iPad oder für Mac. Und drittens, was ich schon lange erwähnen wollte, ist irgendwie aus der Agenda geflogen, das ist Catch-Up, ist ein Brettspiel für zwei Spieler mit Hexfeldern. Warum ich es jetzt erst erwähne, es gibt eine neue deutsche Übersetzung, die hat immer noch Fehlerchen drin, aber man kann sie jetzt verstehen und dann dieses Spiel spielen. Ist ja lustig, auch so abstrakt wie Bicolor von der Optik, weil wenn man Ketchup eingibt, findet man nicht sofort das Ketchup. Kann man sich mal angucken. Ganz süßes, gut. kleines Spiel. Ja. Schön. Gut. Dann wollte ich noch kurz anmerken, dass wenn noch jemand einen PSN-Freund braucht, mein Handle auf PSN-emonk_net ist. Das sieht man auch in den Shownotes. Und ansonsten sind wir dann am Ende der Agenda angelangt, nach einer 90 Minuten langen Fanboys-Folge, so lang wie schon lange nicht mehr. One more thing. Bigger than bigger. Longer than longer. Longer than longer. Okay, wir wissen auch, wie die Folge heißen wird. In diesem Sinne verabschieden wir uns bis nächste Woche. Ich hoffe, dann gibt es auch noch mal eine Folge mit Dom, der diese Woche nicht dabei war, weil akute Schleiminfektion oder so, von der ich mich auch gerade erhole. Und genau, bis denne. Tschüss. Ade. As we all sat waiting for the big show to begin, we saw shots of the crowd and we heard two songs playing simultaneous. There was a bunch of live stream trouble, it was cutting in and out. We saw some bars and the tones from the TV truck and Twitter began to shout out. But then, hey, it's Phil Schiller and I almost lost my patience. He's talking about iPhones so much bigger. There's a Chinese translation in the background. In the background. These phones are packed with pixels, so many pixels, over a million pixels. This guy's got a really warm neck, you can use the phone one-handed. Something called Focus Pixels, you can make calls over Wi-Fi. Phil says we all need to run more stairs, and he's an expert in the butterflies. Everyone knows that it's so hard to remove your credit card from your wallet.